Amen. Ist Gott nicht gut? Ist Gott nicht gut? Weißt du, ja, Gott ist einfach nur gut. Ja, Amen. Gott ist nur gut. Das heißt ja, bei ihm gibt es keinen Wechsel von Licht und Schatten. Er ist nur Licht. Weißt du, er meint nur gut mit uns. Manchmal übersteigt es unser Verstand, weil wir es uns nicht vorstellen können, dass jemand wirklich nur gut sein kann. Ja, ich meine, in der Welt, wie oft werden wir enttäuscht von anderen Menschen, ja, in der Familie, Arbeitskollegen oder wo auch immer du mit Menschen zu tun hast, gibt es Enttäuschung. Ja, aber weißt du, wir haben einen Gott, der es wirklich nur gut meint. Weil wir in dieser Welt aufgewachsen sind und vielleicht auch ein Stück weit einfach in eine bestimmte Richtung erzogen wurden, fällt es uns schwer, irgendwie zu denken, dass jemand wirklich nur gut sein kann. Ja? Weil dann irgendwo beginnt dein Verstand vielleicht unterbewusst irgendwie zu sagen, wo ist jetzt der Haken? Ja? Wo, das klingt alles ganz gut, aber ab wann beginnt es jetzt irgendwie vielleicht schwierig zu werden oder wann beginnt es irgendwie, wo ist der Haken? Ja? Aber ich sage dir, bei Gott gibt es keinen Haken. Ja? Amen, bei Gott gibt es keinen Haken. Weißt du? Er hat uns ein Leben geschenkt. Es ist wirklich ein Geschenk. Ja? Weil Jesus hat den Preis bezahlt. Weißt du, dieser gewaltige Preis, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist, das Erlösungswerk vollbracht hat. Es ist der Preis, der unbezahlbar war und der ein für alle Mal bezahlt wurde, für dich und für mich. Und dadurch haben wir dieses Leben geschenkt bekommen und dieses Leben steht uns zur Verfügung. Dieses Leben ist da. Ja? Also wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir ja, ihn zu unserem Herrn gemacht haben, dann haben wir dieses Leben und dieses Leben ist nur gut. Dieses Leben ist bedingungslos gut. Weißt du, und es ist wirklich, wenn in unserem Leben, weißt du, es gibt Dinge in unserem Leben, jeder von uns, keiner ist perfekt, ja, ich meine, nur Jesus war ohne Sünde, als er hier auf der Erde war, nur Jesus war perfekt, und aber trotzdem ist Jesus unser Vorbild und es sollte unser Ziel sein, und wenn wir hier auf dieser Erde sind und du stehst, oder du musst du nicht unbedingt danach suchen, das stellst du wahrscheinlich sehr schnell fest, wo noch irgendwo Mangel ist, wo noch irgendwie Sachen nicht perfekt sind oder noch nicht, wo du noch nicht voll und ganz in Gottes Willen unterwegs bist, dann, weißt du, mach dir bewusst, dieses Leben in dir ist wirklich stärker als all das, was der Teufel versucht in deinem Leben. Es ist stärker. Es ist stärker. Der Teufel versucht es immer von außen, dir irgendwas anzuschießen, aber dieses Leben in dir ist stärker. Dieses Leben in dir ist stärker, weißt du, es ist eine Quelle in uns, eine Quelle des Lebens, die aus uns rauskommt, die aus uns raussprudelt und die wirklich alles verdrängt, ja, was von außen uns angeschossen wird. Ja, alles verdrängt, weil dieses Leben ist stärker. Dieses Leben ist stärker, weil so dieses Leben ist dasselbe Leben, das Jesus aus den Toten auferweckt hat. Dieses Leben ist das, das in dir lebt und in mir lebt. Weißt du, dieses Leben, ich meine, er hat schon den Tod besiegt, ja? Er hat schon den Tod besiegt. Also all das, was uns hier in dieser Welt anfliegt, ja, vom Teufel, weißt du, was soll das uns anhaben? Was soll das uns schaden? Ja? Er kann es vielleicht versuchen und manchmal schafft es auch, ja? Kann sein, du hast vielleicht in deinem Körper irgendwelche Symptome oder ansonsten oder hast du irgendwie einen Mangel in deinem Leben auf irgendeine Art und Weise, ja? Aber trotzdem ist es möglich, dieses Leben, das in uns ist, ja, anzuzapfen, ja, anzuzapfen und das, uns das bewusst zu machen, ja, dass wir uns wirklich darauf fokussieren, dass wir darauf schauen, uns wirklich ausrichten auf den, der in uns lebt. Nicht auf all das schauen, was um uns rum passiert. Ja, ich meine, da wirst du nicht mehr, da wirst du wirklich nicht mehr fertig. Ja, wenn du auf all das schaust, was um dich herum passiert. Aber wenn wir unseren Blick ändern und wirklich auf ihn schauen, ja, und ich sage jetzt heute bewusst wirklich auf ihn in dir, auf ihn, der in dir ist, ja, weißt du, da kommt nur das Gute hervor. Da kommt nur das Gute hervor. Wenn du mal in dich reinschaust, ja, wenn du in dich reinschaust, wenn du schaust auf den, der in dir lebt, ja, und schaust wirklich auf das Gute, weißt du, kommt es raus. Dann kommt es raus, lässt du gar nicht mehr zu. Und weißt du, Gott hatte ich vorher im Lobpreis diesen Eindruck, Gott ist nicht, er ist nicht im Motivationsbusiness, sondern er ist im Transformationsbusiness. Ja, ja. Wie viele Leute in der Welt versuchen irgendwie motiviert zu werden, weißt du? Weil jeder merkt, auch die Leute in der Welt merken, sie schaffen es nicht wirklich so ganz von alleine. Ja, die einen mehr, die anderen weniger. Ja, aber alle sind auf der Suche nach Motivation. Ja, Motivation irgendwie, keine Ahnung, beruflich erfolgreich zu werden. Motivation, Sport zu machen und irgendwie gesund zu leben oder wie auch immer. Ja, alle suchen sie nach Motivation, aber das sind alles nur Einflüsse, die du dir versuchst von außen zu ziehen. Ja, aber Gott macht uns ein ganz anderes Angebot. Ja. Er sagt dir, hey, lass mich dich verwandeln. Lass mich dich verwandeln. Und das Einzige, was du tun musst, du musst ja sagen, genau. Sehr gut, Marina, sehr gut. 1 plus mit Sternchen. Du musst ihm einzig und allein die Erlaubnis dafür geben. Ja? Es ist auf eine gewisse Art und Weise, ist ein Tauschgeschäft. Ein Tauschgeschäft. Du gibst dich Gott hin oder, weißt du, wenn du von neuem geboren bist, dann hast du ihn ja schon mal aufgenommen, aber du hast vielleicht Bereiche in deinem Leben, die noch nicht verwandelt wurden, ja, die du nicht völlig, wo noch nicht einfach Gott völlig in deinem Leben sichtbar ist, ja. Und dann gibst du ihm die Dinge hin und sagst, Herr, ich weiß auch nicht, in meiner Familie irgendwie läuft es nicht rund, ständig Streit und Stress und keine Ahnung, irgendwie, dann gibst du ihm deine Familie hin und sagst, Herr, ich kann es nicht aus mir selber machen, ja, kümmere du dich drum. Das ist der einzige Deal. Das ist der einzige Deal. Und tatsächlich ist es so, es ist wirklich für unseren Verstand halt echt unvorstellbar, dass Gott sich da einfach drum kümmert. Und ich muss gar nichts mehr machen. Und es, ja, tatsächlich ist es nur, was Gott braucht, ist ein offenes Herz. Ist ein offenes Herz. Wenn du natürlich sagst, Herr, kümmere dich drum und ich mache aber genauso weiter wie vorher auch, dann wird es natürlich schwierig. Aber wenn du wirklich dieses offene Herz hast und diese Entscheidung triffst und sagst, Herr, ich schaff's nicht, ich krieg's nicht hin, ich hab keine Ahnung, was ich machen soll, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber kümmere du dich drum, ja? Veränder du mich. Ja, und veränder du alle anderen um mich rum, wo es einfach nötig ist. Ja, da hat Gott auch die Möglichkeit dazu. Ja, aber wichtig ist, dass wir ein offenes Herz haben, dass wir bereit sind, verändert zu werden, dass wir bereit sind, transformiert zu werden. Ja, und weißt du, und dieses Transformationsbusiness, ich sagte, das hat es in sich. Das hat es in sich. Ja, ich meine, ja, weißt du, dann stellst du auf einmal fest, irgendwie, ich bin gar nicht mehr so oft schlecht gelaunt oder ich bin gar nicht mehr so oft irgendwie zickig und bockig und krieg keine Wutausbrüche mehr, ja. Keine Ahnung, ja, was halt vielleicht manchmal noch so passiert, ja. Aber Gott möchte uns verändern, ja. Gott möchte uns verwandeln. Und weißt du, das ist wirklich so eine Sache, das ist nicht diese Motivation, die wir uns von außen ziehen, von außen funktioniert das nicht, sondern das ist wirklich was von innen kommt. Ja? Von außen kannst du dir irgendwas anschauen, kannst dir irgendwas reinziehen, hält ein paar Tage, ein paar Wochen, keine Ahnung, dann ist es wieder weg. Ja, genau, fällt mir nur gerade ein, eine Statistik, die besagt, wenn du dich mit irgendwas Natürlichem beschäftigst, wenn du dir Wissen aneignest, ja, zu einem Zeitpunkt und du findest es cool, findest es toll und es ist super und du beschäftigst dich aber nicht mehr weiter damit, nach 6 Monaten sind noch 3% davon übrig. Ja, das ist das, wenn du versuchst, irgendwas von außen zu machen. Ja, aber wenn du Gott in dein Herz lässt und wenn du Gott die Erlaubnis gibst, dich zu verändern, weißt du, dann hat es Auswirkungen bis in alle Ewigkeit. Ja, dann transformiert er uns, dann verwandelt er uns, dann macht er wirklich, ja, weißt du, er macht uns auch geschmeidig für unsere Mitmenschen. Ja, da wo es vielleicht, wenn man irgendwo noch Reibereien oder was auch immer gibt, ja, macht er uns geschmeidig, ja, aber Ja, er macht uns aber auch nicht zu so einem Lulatsch, der irgendwie immer nur so überall Hauptsache, ich eck nirgends an, sondern gleichzeitig macht er uns auch klar und richtet er uns aus, dass wir für andere Leute auch wieder Klarheit und Richtung geben können. Weißt du, das macht er auch. Ja? Der Deal ist einfach, wir werden verwandelt in sein Bild. Ja? Das ist der Deal, wenn wir ihm die Erlaubnis dazu geben. Ja? Seid ihr da dabei? Ihr gebt ihm die Erlaubnis dafür. Ja? Amen. Amen. Ja, Halleluja. Ja. Ja, Gott möchte uns transformieren. Genau. Ja, Gott möchte uns nicht nur motivieren, sondern wirklich transformieren. Und ich habe einfach den Eindruck, dass jetzt einfach der Ruf von Gott ist, tiefer in sein Herz und auch einfach tiefer in Heiligkeit zu kommen und tiefer in Reinheit zu kommen. Also ich hatte letzte Woche so eine lustige Begebenheit bei mir in meinem Leben. Ich bin mit meinem Auto nach Hause gefahren und da war noch so ein Parkplatz frei an der Straße und ich dachte, ich fahre am Abend gleich wieder weg. Und dann habe ich mich halt verkehrt rum in die Straße reingestellt und habe geparkt. Und ich hatte den Gedanken und es kam in meinem Kopf so, es ist aber nicht richtig, was du tust. Und da hat jemand so, ja, ich fahre ja dann in 2 Stunden, ich habe eine Verabredung, dann fahre ich schon wieder, das geht jetzt schon, gell. Und dann hat sich die Verabredung aber quasi nicht stattgefunden und dann bin ich tatsächlich nochmal an meinem Auto vorbeigelaufen, weil ich nur spazieren gegangen bin. Da dachte ich mir, ja, ah ja, das geht schon, gell. So, was ist natürlich passiert? Nächster Tag, nächster Morgen, Parkticket, 15 Euro, sofort. Und dann dachte ich, und da kannst du natürlich anfangen und sagen, Herr, wieso kannst du das zulassen? Aber das ist nicht die Frage, weil ich meine, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe gegen die Straßenverkehrsordnung gehandelt und das war halt das Ticket, die Konsequenz. Und dann dachte ich mal, ja, weil wir möchten ja, wir strecken uns ja danach aus hier, wir wollen ja wirklich Gott näher kommen, wir wollen näher an sein Herz kommen, wir wollen ihm von Angesicht zu Angesicht begegnen, wir wollen seine Gedanken teilen, wir wollen, dass sein Herz unser Herz wird und das geht einfach nicht, wenn wir so Sachen machen in unserem Leben. Ja, ich glaube einfach, dass du kannst einfach nicht, ja, in seine Gegenwart, wenn du einfach so Krempel einfach noch in deinem Leben kultivierst. Also es geht jetzt nicht bloß um falsch parken. Ich meine, seitdem ich in Baden-Württemberg lebe, halte ich mich auch an die Verkehrsregeln tatsächlich. In Bayern gibt es eigentlich nicht viele Blitzer. Deshalb, also es funktioniert auch tatsächlich, dieses Erziehungssystem der Regierung hier, dass man sich an die Verkehrsregeln hält. Okay. Ja, aber es ist einfach, das sind einfach Regeln und an die muss man sich halten. Es ist einfach so. Und Gott hat einfach auch Regeln, an die man sich halten muss. Und die Regeln finden wir in seinem Wort. Ist ganz klar. Und wir müssen es nicht aus uns selber machen, wie der Tobi schon gesagt hat. Er motiviert uns nicht dazu und sagt, hey, streng dich an, werd besser und lass es sein und so. Sondern er transformiert uns. Wenn wir wirklich sagen, okay, Herr, du pass auf, also ich will das nicht mehr haben in meinem Herzen. Wenn wir wirklich sagen, Herr, bitte hilf mir, das wirklich wegzubekommen, veränder mich da, gib mir ein neues Herz, nimm das raus, dann macht er es in dir. Weil ich habe früher viel versucht, mich selber zu verändern, aber das haut einfach nicht hin, habe ich festgestellt. Und wie wir es heute auch von der Astrid schon gehört haben, unser Gott ist kein so ein Gott, so ein fluffy Gott, wo man sagen kann, okay, hey, jetzt ist es ganz cool mit dir, jetzt machen wir mal was, aber dann irgendwie morgen drehe ich dir den Rücken zu und mache mein eigenes Ding und mache vielleicht ja Sachen, wo ich weiß, dass es ihm nicht gefällt. Ja, ganz gut konnte man das sehen. Ich habe die Tage den Film Exodus angeschaut. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Das ist mit Christian Bale, also der Typ, der Superman gespielt hat. Und dieser Exodus-Film, der ging eigentlich darum, um die Israeliten, als sie noch in Ägypten waren, in Gefangenschaft. Und das ist jetzt kein super christlicher Film und so, aber man hat einfach, mir ist es da nochmal bewusst geworden, weil man hat einfach gesehen, Mose hat dann halt gesagt, ja okay, lass mein Volk ziehen und der Pharao so, nö, mach ich nicht. Und dann kamen diese Plagen. Und Gott hat wirklich dieses ganze Volk gestraft. Und dann war es wirklich so, dann zum Schluss sind ja die Erstgeborenen Söhne oder Kinder, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall Söhne gestorben. Und man hat wirklich gesehen, dass diese Dunkelheit über das Land kam und diese Leben ausgelöscht hat von diesen Kindern. Und mir ist es wirklich bewusst geworden, diese Furcht des Herrn. Wir müssen keine Angst haben von unserem Gott, weil er liebt uns. Aber da ist wirklich diese Furcht des Herrn, dass wir wirklich, okay, wir können keine Spiele mehr spielen. Das ist nicht mehr die Zeit, um Spiele zu spielen. Das ist wirklich die Zeit der Reinheit, der Heiligung und es ernst zu meinen. Weil die Zeiten werden jetzt einfach auch ernst im Luftraum, in der Politik, auf der Welt. Es ist einfach nicht mehr die Zeit, um Spiele zu spielen. Es ist wirklich jetzt zu sagen, okay, Herr, ich gebe mich dir hin, ich gebe dir mein Herz hin und ich bitte dich, nimm du raus, was nicht gut ist. Und oft wissen wir das ja. Und manchmal sind es ja so Lieblingssachen, so Lieblingshündelchen, an denen wir festhalten wollen. Aber egal, wie klein das ist, wie auch wenn man verkehrt rum in der Straße parkt, ist ja jetzt, wo ich sage, okay, da stirbt jetzt keiner dran. Aber das ist halt wirklich was nicht okay ist. Und mit so kleinen Zeugs, was wir machen, bekommt halt der Feind einfach seinen Fuß in die Tür. Und es ist wirklich, wir müssen da uns dem bewusst werden, dass wir wirklich ja einfach ja offen auch mit Gott sind und er liebt uns und er möchte einfach, dass wir rein sind, dass wir wirklich reine Kinder sind, dass wir heilig sind. Und das möchte ich euch heute einfach auf den Weg geben, damit mit Gott einfach mal ehrlich zu sprechen und sag, hey, oder zum Heiligen Geist sagen, hey, zeig mir doch bitte in meinem Herzen, was ist zum Beispiel noch was, wo du hin musst oder wo was nicht so ganz rund läuft oder so. Und er wird es dir auch zeigen, weil es ihm wirklich wichtig ist, dass wir jetzt für die kommende Zeit auch gerüstet sind, dass wir auch keine Angriffsflächen mehr für einen Feind irgendwo haben. Weil man merkt es auch, wenn man für Menschen betet, habe die Tage auch für jemanden gebetet, und du betest und es passiert einfach gar nichts. Man denkt, das kann ja nichts sein. Du betest für Gesundheit und es passiert nichts. Und dann sagt dir der Heilige Geist, ja zum Beispiel, das Unvergebenheit in der Person. Und das gibt einfach dem Feind auch die Anrecht, einfach ja, da festzuhalten. Und dann, wenn du die Person fragst und sagt dir, ja okay, es ist da wirklich Unvergebenheit gegenüber meinen Söhnen oder was auch immer. Und dann, wenn die Person das eben zum Herrn bringt und um Vergebung bittet, dann ist auch dieser Nährboden weg und dann muss der Feind auch fliehen. Und es ist wirklich, lass uns da reingehen, lass uns wirklich ehrlich sein mit Gott und er wird es in uns machen. Wir müssen es nicht von uns selber aus machen, sondern er wird es in uns machen. Amen. Ja, er wird es machen. Was auch interessant ist, ist beim Exodus oder als die Israeliten da in Ägypten waren, die waren ja immer in Goshen, hieß glaube der Ort. Und bei all den Plagen, die kamen, die hat es nie betroffen. Also es war so wie das Gebiet da, wo die gelebt haben, und die hat es nie betroffen. Weißt du, und muss ja auch mal vorstellen, da war irgendwie Froschplage irgendwie, die sind ja dann alle irgendwie da außen rumgehopst. Weiß nicht, wie das ausgesehen hat, aber weißt du, das ist auch ein Bild für uns. Weißt du, wir leben in dieser Welt, wo eine Krise nach der anderen lostritt, eine Plage nach der anderen, will man manchmal denken. Aber weißt du, wir sind wie in diesem sicheren Hafen in Goshen, wo wir einfach sicher sind, weißt du. Und das war einfach, nehmen wir später, als die Erstgeborenen starben, da haben sie auch dann das Blut an die Türpfosten gestrichen, was einfach auch ein Bild fürs Blut Jesu ist. Weißt du, wir sind unter dem Blut Jesu, wir sind geschützt. Weißt du, du musst dann auch nicht denken, oh, die Plagen, die auf die Welt zukommen oder so, das wird dich nicht treffen, weißt du. Weil du einfach geschützt bist. Und ich glaube aber, dass es echt wichtig ist, oder das hatte ich so das Wort, es gibt keine Alternative zum Heiligen Geist, weißt du, es gibt da keinen Plan B, weißt du, ich meine, wenn du dir Bewegungen im Leib Christi anschaust oder in der Kirchengeschichte immer wieder, an vielen Stellen siehst du immer irgendwie, das ging gut los und irgendwann hat man so mehr oder weniger unbewusst den Heiligen Geist so rausgekickt, hat sein Fünf-Punkte-Programm gemacht und hat gesagt, so, das ziehen wir jetzt bis zum Ende durch, so in die Richtung. Und dann war halt die Luft draußen, weißt du, dann war halt nichts mehr, hat nichts mehr funktioniert oder es ist halt nicht mehr weiter gewachsen. Und weißt du, es ist einfach, ich glaube, es ist gerade in der Zeit wirklich so, es gibt keine Alternative mehr zum Heiligen Geist. Weißt du, du kannst nicht deine fünf Punkte haben, weil die werden nicht auf alles zutreffen, weißt du, ich meine, ich glaube, es wird, weißt du, in der Zeit jetzt, glaube ich, braucht es so einen Geist von Unterscheidung, du musst unterscheiden können, weißt du, wenn du wie Sabrina gesagt hat, wenn du rein leben willst, weißt du, du musst ja unterscheiden können, weißt du, in manchen Situationen, okay, beim Parken ist es noch sehr offensichtlich, aber in manchen anderen Dingen weißt du vielleicht nicht mehr, okay, was sagt mein 5-Punkte-Plan, was soll ich hier machen? Da brauchst du die Anweisung vom Heiligen Geist. Da brauchst du, hey, okay, mach das so, mach das so. Und deswegen ist es wichtig, weißt du, du kannst nicht sagen, okay, es gibt schon irgendeine Richtlinie, die wird mir da helfen oder irgendwie, ja, du brauchst, aber weißt du auch, du kannst auch, das Wort Gottes ist natürlich wahr und alles, aber weißt du, du musst es auch im Geist auslegen, weißt du, du kannst auch nicht das Wort Gottes so als Buchstaben nehmen und dann sagen, okay, so und so und so muss ich es immer anwenden, sondern das muss auch vom Geist offenbart werden und deswegen musst du da, du brauchst den Heiligen Geist, weißt du, du kommst nicht drum rum. Weißt du, die Sache, und ich glaube, das ist so der Grund, warum er den Heiligen Geist so vielleicht auch unbewusst gerne so ein bisschen hinten anstellt, ist, weißt du, der Heilige Geist ist nicht so ein Mechanismus. Der Heilige Geist ist eine Person, weißt du, ist irgendwie, ich meine, ich habe ja auch Physik studiert, ich habe ja auch so Wissenschaft, so alles, so wie funktioniert es, Gesetzmäßigkeiten, und das ist, weißt du, das ist einfach, weißt du, du weißt, okay, wenn ich A eingebe, dann kommt B raus und dann ist alles klar, weißt du, und beim Heiligen Geist funktioniert es halt nicht so. Du kannst nicht sagen, Heiliger Geist ist kein Automat, wo du einen Knopf drückst und dann kommt deine Heilung raus oder so, weißt du, das heißt, du musst da eine Beziehung aufbauen, weißt du, du musst eine Beziehung mit dem Heiligen Geist aufbauen und das ist das natürlich, wie du auch bei jeder menschlichen Beziehung weißt, das kostet Zeit, das kostet Arbeit. Du kannst nicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt eine Beziehung zu dem Mensch, den ich noch nie getroffen habe und den ich nie sehe. Geht nicht. Kannst du irgendwie, kennst du vielleicht von irgendwelchen Fans, die sich da so reinsteigern in irgendeine Persönlichkeit. Aber da merkst du auch, das ist dann einseitig und die denken dann, die kennen die Person besser als jeder andere, aber wenn es an tiefere Sachen geht, würdest du merken, wissen die da auch nichts. Also, weißt du, das geht nicht. Du musst da eine Beziehung aufbauen, weißt du? Und ich glaube, da kannst du keine Ausreden machen, weißt du? Du darfst dir da auch selber keine Ausreden machen, weißt du? Du musst den Heiligen Geist kennen, du musst ihn in dir, du hast ihn in dir, weißt du? Aber du musst das praktizieren, du musst ihn kennenlernen, du musst auch, ja, einfach, was er dir sagen will, weißt du, er will zu dir sprechen. Jetzt sagst du, okay, ich höre ihn aber nicht. Ja gut, dann musst du halt mal hinhören. Dann musst du halt mal, weißt du, muss jetzt nicht in Verdammnis kommen, oh, ich höre ihn nicht. Nein, aber weißt du, das ist ja etwas, was man lernen muss. Weißt du, ich meine, es ist, können wir uns wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern, aber ich glaube, so Kinder, weißt du, die müssen lernen, wie man hört. Die müssen auch lernen, so die von der Mutter die Stimme, das zu unterscheiden. Das können sie relativ schnell, selbst wenn sie die Sprache noch nicht wissen, wissen sie, okay, ist die Mutter, schimpft sie gerade mit mir oder lobt sie mich gerade? Das, aber weißt du, und so lernen die Kinder und mit der Zeit können sie da Worte unterscheiden und dann versuchen sie sich, da probieren sie sich auch, weißt du, die wissen auch nicht, von Tag 1 reden die auch kein flüssiges Deutsch oder so, sondern die probieren da erstmal und erst klingen die Worte, ist es so halb richtig und mit der Zeit wird es immer besser. Und weißt du, so müssen wir das auch lernen, weißt du, du musst einfach mal reinhören, mal, okay, was sagt der Heilige Geist mir? Und vielleicht hörst du irgendwas, vielleicht kommt später raus, das war gar nicht der Geist, aber weißt du, du musst da mal mitgehen, du musst auch so ein bisschen, ja, im Englischen nennt man es Trial and Error, also versuchen und auch scheitern, also aber daran halt auch lernen, weißt du, daran weitergehen. Und weißt du, ich habe das vorhin irgendwie im Lobpreis, das war mir komisch, habe ich so gesehen, so in die geistliche Welt hinein, aber das war jetzt nicht nur der Himmel, was ich da gesehen habe. Ich hatte irgendwie gar keine Angst, aber es war irgendwie so alles Mögliche, so auch an schrägen Zeug, was ich gesehen habe. Und ich habe dann so gesehen, aber da gibt es so einen schmalen Weg, weißt du, wenn du es auch, ich muss dann an irgendwelche Filme denken, wo das auch so, wo Leute dann auf irgendwelchen Drogentrips waren und das wurde filmisch irgendwie, sollte das so dargestellt werden und die haben alles Mögliche gesehen. Und so, weißt du, ist es in der geistlichen Welt, weißt du, wenn du nicht irgendwie im Himmel unterwegs bist, siehst du auch lauter schräges Zeug. Deswegen siehst du, in der Welt sind Leute, die da unterwegs sind, sind auch dann ganz schräg drauf. Aber weißt du, es gibt da diesen schmalen Weg, es gibt diese schmale Linie, die der Geist dich führen will, wo einfach klar ist, wo es auch schön ist, weißt du, wo die Schönheit des Geistes da ist, wo er die er auch durch dich in die Welt bringen will, wo es einfach nicht schräg ist, weißt du, ich meine, ist ja auch, wenn du in die Welt auch mit Leuten, die jetzt natürlich im Verstand sind, unterwegs sind, wenn du denen von der geistlichen Welt erzählen würdest, gucken die dich erstmal so an, oh, was für ein Schräger, weil alles, was sie kennen, ist ja schräg. Aber weißt du, wir haben ja das Echte, weißt du, wir haben ja nicht irgendeinen Geist, sondern wir haben den Heiligen Geist. Und den bringen wir, weißt du, und ich glaube, du musst echt in der Zeit, musst du jetzt einfach auch wirklich den Heiligen Geist kennenlernen, du musst ihn kennen, weißt du, und was ich auch so gesehen habe, weißt du, du kannst ihn auf eine ganz einzigartige Weise kennen. Weißt du, ich glaube, es gibt eine ganz einzigartige Weise, wie Gott sich dir zeigen will. Weißt du, wie er sich wahrscheinlich keinem anderen zeigen will. Und das ist, weißt du, du kannst da was Einzigartiges mit ihm aufbauen. Weißt du, du kennst das vielleicht, wenn du in der Ehe oder so, weißt du, du kennst deinen Partner, wie niemand ihn kennt. Weißt du, da ist was ganz Einzigartiges zwischen euch, was niemand sonst hat. Und weißt du, bei Gott ist es so, der kann das nicht nur mit einem Menschen haben, sondern er kann es mit jedem diese einzigartige auf jeweils unterschiedliche Art und Weise. Das heißt, und weißt du, er will, dass du ihn so kennst, wie nur du ihn kennen kannst. Weißt du, er will dir Dinge zeigen, die nur du sehen wirst, die nur du so sehen kannst. Weißt du, deswegen brauchst du auch nicht, wenn du sagst, okay, ich sehe es anders als andere oder wenn der Geist spricht zu mir anders, vielleicht bist du mehr einer, der hört oder mehr der innere Bilder sieht oder so und der andere sehen wirklich vor ihr mit ihren physischen Augen Dinge. Weißt du, da brauchst du gar nicht neidisch sein oder sagen, oh, warum habe ich das nicht? Nein, weißt du, es gibt Wege, wie er sich dir zeigt und da kannst du voll reingehen und das hat wahrscheinlich kein anderer so und dann kann es sich da in dir voll verherrlichen. Weißt du, das musst du dir mal vorstellen, dass Gott einen Weg hat, wie er mit dir interagieren will, wie er wahrscheinlich mit keinem anderen es will, weißt du? Und es einfach zeigt einfach, wie sehr er dich liebt, wie wichtig du ihm bist. Und wenn du da einsteigst, weißt du, dann einfach, weißt du, dann kann er auch, weißt du, dann kann das wirklich auch in dir voll hervorkommen. Weißt du, du darfst da auch dem keine Grenzen setzen. Weißt du, es ist auch immer, wenn du so deine Richtlinien und deine Pläne hast oder deine Ideen, wie die Welt ist, weißt du, dann setzt du dem immer Grenzen auf. Dann setzt du Gott immer Grenzen auf, wie er sich manifestieren kann. Aber weißt du, wir wollen dem Heiligen Geist keine Grenzen geben. Weißt du, wir wollen ihn frei wirken lassen. Und in dieser Freiheit führt er uns dann den Weg. Weißt du, das ist irgendwie so auch irgendwie immer ja, so wie so eine, also es ist eigentlich eine, weißt du, wir müssen voll in diese Freiheit des Geistes gehen, aber er führt dich dann eigentlich auf einem ganz schmalen Weg. Weißt du, er führt dich, das ist, denkst du dann wieder, ja, ist die Freiheit wieder eingeschränkt, aber weißt du, du musst erstmal in diese Freiheit kommen, damit er dich auf diesem schmalen Weg, auf dieser Balance führen kann. Weil, ja, und das ist einfach, das ist, glaube ich, echt wichtig, dass du den Heiligen Geist kennenlernst. Und weißt du, das kannst du leicht anfangen. Weißt du, du kannst einfach mal anfangen, dir Zeit zu nehmen, einfach zur Ruhe zu kommen. Du hast es von Bobby gehört am Sonntag, einfach in den ruhigsten Raum gehen, Zeit mit ihm zu verbringen. Und dann, weißt du, wenn du dir das erste Mal, du bist eine halbe Stunde drin, hast nichts gehört, okay, dann bleib einfach dran. Und weißt du, irgendwann hast du vielleicht einen Eindruck, irgendwann hörst du was, irgendwann fällt dir eine Bibelstelle, irgendwie kommt dir auf einmal in den Kopf oder so. Und dann bleib da dran und lern das kennen, weißt du, praktizier das, weißt du, brauchst dich nicht wundern, dass du den Heiligen Geist nie erlebst oder nichts von ihm hörst, wenn du dann ihn Raum für schaffst, weißt du. Deswegen streck dich danach aus. Amen. Ich hatte heute einen total faulen Tag. Kann es mir ja leisten. Ich mochte mich überhaupt nicht anziehen. Ich habe bis mittags im Bademantel rumgesessen. Und ich konnte irgendwie von der Bibel nicht lassen. Ich habe geblättert, ich habe gelesen. Ich habe die Zettel gelesen, die ich drin hatte. Ich habe Bibel gelesen. Und dann guckte ich auf die Uhr, war es 11:30 mittags. Und da dachte ich, ist das schön. Einfach Zeit zu haben. Wirklich Zeit, mich in diese Bibel reinfallen zu lassen und wirklich dann nochmal den Vergleichstext zu nehmen oder das, was ich extra draufgeschrieben hatte auf die Seiten oder so. Das hat mir so gut getan. Ich war so zufrieden, so ruhig. Und dann dachte ich, was mache ich denn jetzt? Gehe ich einkaufen? Nee, ich brauche gar nichts. Was habe ich gemacht? Ich habe mich aufs Bett gelegt. Dann habe ich gesagt, weißt du, Vater, ich will einfach nur Zeit mit dir verbringen. Ich will gar nichts anderes. Ich habe nichts Wichtiges vor. Danke dafür, dass ich einfach Zeit habe. Und dann habe ich mich einfach mit Gott unterhalten. Über alles Mögliche, was so die letzten Tage war, was gerade so in meinem Herzen war. Und ich habe so einiges gehört, mir wurde plötzlich manches klar. Und es war für mich wie Urlaub. Es war wie so ein Urlaubstag. Und dann habe ich so gedacht, ja, Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist immer derselbe. Er bleibt derselbe. Wenn wir uns die Zeit nehmen, zu ihm zu kommen, er stößt uns nicht ab, er stößt uns nicht zurück. Er sagt niemals, heute nicht, ich gehe mal eben einkaufen oder ich muss den Engeln einen neuen Auftrag geben oder so. Er ist immer offen für uns. Er war es im alten Bund für die Propheten, angefangen von ja, Adam und Eva eigentlich. Er war es immer. Und wie viel mehr jetzt im neuen Bund für uns? Wir sind seine Kinder geworden. Im alten Bund waren die Menschen nicht seine Kinder. Sie waren sein Volk, aber sie waren nicht seine Kinder. Aber wir sind seine Kinder, wir sind Söhne und Töchter geworden. Und wenn wir zu ihm gehen und zu ihm kommen, auch so wie ich heute, einfach nur so, wie Urlaub einfach, ohne triftigen Grund, ohne Sorge oder Problem, ich wollte einfach Zeit mit ihm verbringen. Ich glaube, das freut ihn am meisten, wenn seine Kinder kommen und mit ihm Zeit verbringen wollen. Manchmal bei Berufstätigen, in der Zeit auch damals, habe ich so gedacht oder ich habe es immer wieder gehört, ah, da habe ich keine Zeit, ich muss morgen so früh aufstehen, ich hab keine Zeit. Okay, mein Dienst fing spätestens um 6 an, in manchen Krankenhäusern schon 6:10. Tja, irgendwann habe ich beschlossen, die Viertelstunde für Gott vorher, die muss ich mir nehmen. Dann habe ich es gemacht, dann habe ich mir das eingerichtet. Und selbst wenn ich die Nacht durch unterwegs war und dann vielleicht nur 2 Stunden geschlafen hatte, bin ich dann zu der Zeit aufgestanden und habe Andacht gemacht. Ich habe einfach Zeit mit Gott verbracht, weil ich dann gemerkt habe, es ging mir viel besser. Und wenn ich auf Station ankam, war ich wach und ich war fit. Was oft vorher nicht so der Fall war. Kam ich manchmal so, ach ja, guten Morgen, Kollegen, so nach dem Motto. Aber weißt du, Gott ist derselbe. Das, was er für jemand anderen getan hat, tut er auch für mich. Und das, was er für mich getan hat, tut er auch für dich. Er ist immer derselbe. Er verändert sich nie. Wir verändern uns. Und immer mehr zum Positiven, immer mehr in das Bild Jesu. Also das muss uns klar sein und auf dem Weg sind wir. Und ich denke, das ist uns auch klar. Und dann kam mir heute so, ja, wir sind in ihm. Wir sind nicht alleine, wir haben den Heiligen Geist. Warum denken wir oft, wir haben Probleme? Ja? Ja, ihr dürft gerne lachen, wenn es darum geht. Weil warum denken wir oft, wir haben Probleme? Weil wir vergessen, wo wir sind. Weil wir uns dessen nicht bewusst sind in dem Moment. Und deshalb ist es halt wichtig, auch mal, na, jedem in seinem privaten Rahmen natürlich, sich die Zeit zu nehmen und einfach Zeit mit Gott zu verbringen, um zu wachsen. Paulus hat mal gesagt an einer Stelle, ihr braucht noch Milch, ihr müsstet viel weiter sein, ihr müsstet inzwischen schon feste Nahrung einnehmen können. Aber ich muss euch noch Milch geben, weil ihr noch nicht so weit seid. Das möchte ich mal nie hören, dass Gott sagt, ich musste dich so lange mit Milch füttern, weil du einfach nicht reifer wurdest. Wir sollen wachsen, wir wollen ja Jesus immer ähnlicher werden. Das wollen wir ja. Das ist ja in unser Herz reingegeben, wenn wir ihn als Herrn angenommen haben. Also warum machen wir dann Probleme so riesengroß? Natürlich gibt es immer mal irgendwelche Steine, die Satan uns in den Weg stellen will. Und manchmal auch große Steine, ja. Und manchmal überlegt man auch, wie werde ich jetzt mit dem Ding da fertig? Aber weißt du, immer wenn ich da grübeln muss drüber oder wenn ich viel nachdenken muss darüber oder wenn ich denke, das packe ich nie, also das, unmöglich für mich. Weißt du, dann habe ich vergessen, dass ich mit Jesus auf dem Thron sitze. Ich sitze doch mit ihm auf dem Thron. Und er ist der Sieger. Ah. Wie sollte uns dann was unmöglich sein? Wenn man sich mal vorstellt, Jesus sitzt beim Vater im Himmel. Ich stelle mir das ja oft vor, habe ich glaube ich schon oft erzählt. Jedenfalls erzähle ich es immer im Telefondienst den Leuten als möglichen Tipp, wie sie auch wieder einschlafen können nachts nach Albträumen oder so. Kolosser 3, Vers 1 und 2, richtet eure Gedanken auf das, was droben ist. Und ich stelle mir das oft vor und dann denke ich so, ich sitze jetzt mit Jesus auf dem Thron. Zur Rechten Gottes. Also, dann mache ich einfach so und dann habe ich meinen Arm auf Gottes Arm gelegt. Das hat mir sehr geholfen, weil ich viele, viele Jahrzehnte Albträume hatte. Und als ich damit angefangen habe, dann konnte ich richtig Gott spüren. Natürlich, er ist Geist, weiß ich auch. Ich bin ja auch schon ein paar Jahre alt. Bin ja auch nicht blöd, das wollte ich sagen. Weißt du, das ist auch sowas. Wir Christen sind doch nicht blöd. Und wenn wir manchmal so naiv klingen oder so, ja, dann gehen wir einfach mal zurück zum Ursprung. Das ist doch super. Weil, wie heißt das mit dem Verstand? Werft nicht auf euren Verstand, sondern setzt euer Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Verlasst euch nicht auf euren Verstand. Sprüche 3 Vers 5 oder 5 Vers 3. Einer von beiden ist es. Ja, wir sind doch nicht blöd. Aber wir können doch das, was wir haben, können wir doch mal benutzen. Und wenn ich mit Jesus auf dem Thron sitze, ein riesiger goldener Thron, so stelle ich mir das vor, und Gott sitzt neben mir auf dem Thron, so ein bisschen höher, ist in meiner Vorstellung dann, und ich mache einfach so, dann sage ich das jetzt mal mit Astrids Worten, dann packe ich den Papa an. Das war jetzt original norddeutsch-schwäbisch. Aber wir müssen es halt machen, wir müssen es halt wahrnehmen. Wir haben diese Möglichkeit. Er ist ja real, er ist ja nicht abstrakt, er ist ja nicht irgendein Gespenst aus der Feenlandschaft oder so. Er ist doch Gott. Wir sind in ihm, Jesus Gott war auf dieser Erde, als Mensch auf diese Erde gekommen, ist jetzt wieder im Himmel und wir mit ihm, weil wir ihn angenommen haben. Das ist so fantastisch. Und ich finde, wir leben noch nicht wirklich oft genug da drin. Und das ist so, wie soll ich sagen, als er dann gegangen ist, hat er gesagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück. Ich will euch den Tröster schicken. Haben wir ja gerade gefeiert. Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes. Er lebt in uns. Und der Heilige Geist weist immer auf Jesus hin. Er weist immer auf Jesus hin. Also wenn wir mal nicht wissen, was sollen wir machen, wo sollen wir hingehen, was sollen wir tun, Heiliger Geist. Ja, und er zeigt uns den Weg. Er ist unser Führer, unser Lehrer, unser Tröster. Lies es nach, er ist so viel für uns. Er ist gekommen, damit wir nicht alleine auf dieser Erde sind. Er ist so real. Und er weist uns immer auf Jesus hin. Und Jesus weist uns immer auf den Vater hin. Und die Dinge werden für uns getan, wenn wir vertrauen, damit der Vater im Himmel verherrlicht werde. Also das ist so ein Kreis, wenn man da mal sich so reinfallen lässt, ohne Anfang und ohne Ende. Es ist immer, wir sind versorgt, wir sind bei ihm, wir sind in ihm, er ist in uns, wir haben den Heiligen Geist, wir sind nicht alleine, er ist einfach da, in dieser Dreieinigkeit in uns. Und was soll uns passieren, wenn wir nach seinem Willen leben? Und das finde ich immer faszinierend. In der Bibel steht ganz oft, wenn ihr, dann ich. Das, ich finde das faszinierend. Weil da kann ich nicht sagen, ja, ich bin jetzt hier und du musst für mich sorgen. Oh ja, gut, okay. Das höre ich auch manchmal. Ja, manchmal bete ich ja oder manchmal lese ich auch mal in der Bibel. Aber Gott sorgt ja nicht für mich. Und dann sage ich, ja gut, tust du denn das, was er möchte? Ja, okay. Aber wir sind ja alle auf dem Weg. Und das mit diesem schmalen Weg, als Tobi das vorhin sagte, da sah ich plötzlich, ja, es stimmt, wir sollen auf dem schmalen Weg. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt, steht in der Bibel. Wir gehen auf dem schmalen Weg. Aber ich sah dann, ich bin mal in Dolomiten wandern gewesen, zweimal. Wandern war nicht so mein Ding unbedingt, weil da fehlt mir das Meer dann. Aber ich war trotzdem wandern. Und dann war ein ganz schmaler Pfad. Und meine Freundin hatte Angst auf diesem Pfad. Und dann habe ich, bin noch nie so gewandert vorher, dann bin ich immer mit dem Wanderstock, habe ich immer so an diesen Felsen getippt. Und da ging es so runter. Sag ich, guck mal, wenn du so gehst, hast du immer Berührung mit dem Felsen. Und dann ging sie so vor mir her, weil hinter mir hat sich nicht getraut. Ich hätte sie schützen sollen. Ich weiß nicht wie. Sie wollte das. Und dann kam mir dieses Bild. Wir sind auf einem schmalen Weg unterwegs. Und je näher wir an Jesus dran sind, umso sicherer gehen wir. Wenn wir auf so einem Weg sind und Jesus, ich bin da hinten und Jesus ist hier, ja, okay, dann habe ich nicht mal Kontakt vielleicht. Aber je näher ich an Jesus dran bin, umso sicherer bin ich doch. Er ist praktisch wie diese Felswand, er ist wie der Fels. Und das ist, finde ich, so stark. Und da bleiben wir und so gehen wir und das machen wir. Genau, Amen. Ja, und Jesus ist wirklich der gleiche, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Und also damals, eigentlich schon bei der Schöpfungsgeschichte, war Jesus ja auch dabei, ist ja dreieiniger Gott. Und dieser Jesus von damals, sehr damals, ist der gleiche heute. Und auch im Alten Testament war ja Jesus auch da praktisch als dreieiniger Gott. Und so wie er im Zeitalter des Alten Testaments war, so ist er auch heute unverändert. Er ist der gleiche. Und er war auch auf Erden in Form von einem Menschen. Und so wie er auf Erden war, so ist er heute immer noch der gleiche. Und irgendwann ist Jesus so in unser Leben gekommen. Und wir waren Feuer und Flamme und wir waren begeistert und heiß verliebt in diesen Jesus. Und so wie er damals war, so ist er heute immer noch der gleiche. Und ich denke, wir sind dann auch mit Jesus einen Weg gegangen und dann ging es vielleicht drunter und drüber oder kam Enttäuschungen oder Verletzungen oder Desillusionierungen und vielleicht auch mal einen dicken Hals bekommen, vielleicht auch gegen Gott. Und Jesus war der gleiche, immer noch der gleiche, hat sich nicht verändert. Das ist wirklich wahr. Ja. Und dann sind wir vielleicht in der Gemeinde irgendwie in den geistlichen Dienst gekommen oder wir haben einen tollen Abschluss gemacht oder ein tolles Zeugnis bekommen oder ein Studium abgeschlossen oder es ist uns auf die Schulter geklopft worden. Wir hatten einen riesen Durchbruch und Jesus war der gleiche. Der hat sich nicht verändert. Vielleicht sind wir ein bisschen stolz worden oder das kann sein. Vielleicht haben wir immer mal wieder uns verändert, ihm gegenüber, aber er ist immer der gleiche geblieben. Und wenn wir in Sünde gefallen sind, dann haben wir gedacht, oh Gott, jetzt kommt das Gericht Gottes über mich, jetzt habe ich mein ewiges Leben verloren und da furchtbar und Gott wird sich nie wieder mir meiner erbarmen und so. Aber Jesus ist immer noch der gleiche. Ist immer noch der gleiche, mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Annahme, mit dem gleichen Wesen. Immer noch der Retter und immer noch der Weg und die Wahrheit, unsere Burg. Ja, Und das Einzige, was sich verändern kann, ist unsere Sicht auf ihn, unsere Reaktion auf ihn oder unsere Reaktion auf unser noch nicht erneuerter Verstand oder die Stimme oder die Machenschaften des Feindes. Bei Gott und vor allem Jesus, oder nicht vor allem, Jesus ist immer der gleiche, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Genau. Und das wird er auch sein und das wird er auch bleiben. Und das finde ich richtig gut. Das ist mal wirklich eine Feste, irgendwie, wo man drauf stehen kann und wo man auch drauf laufen kann, weitergehen kann, vorwärts gehen kann. Und ja. Ja, und mit diesen ganzen Sorgen und Problemen, da sagt er ja auch, werft alle eure Sorge auf mich, ich sorge für euch. Und ähnlich wie dieses sich übernehmen lassen, finde ich, bevor man sagt, wie Sabrina auch gepredigt hat, irgendwie versucht, selber gut zu werden oder besser zu werden oder Dinge hinzukriegen, da ist es auch besser, man lässt sich einfach übernehmen. Und wenn Probleme kommen, irgendwie auf einen einprasselt und man sowieso nicht weiß, wo soll ich da anfangen und wie soll ich das machen, woher nehme ich die Kraft oder die, dann einfach auf ihn werfen. Weil wir sind wirklich nicht von ihm erlöst, befreit, errettet worden, berufen worden, auserwählt worden, damit wir jetzt hier die Weltproblemlöser sind, weder unsere noch die anderen, weil das ist er. Er hat den Schlüssel und er hat die Lösung. Und er sagt ja auch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Und das bedeutet auch, dass, denke ich, Hindernisse und Blockaden damit auch gemeint sind, dass sie eben halt auch entfernt werden. Wenn wir fokussiert bleiben auf Jesus, auf den Weg und den gehen, und wenn dann wenn von links und rechts geschossen wird oder Bedrückungen kommen oder Hindernisse sich aufbauen, Zweifel und solche Dinge, die dann wirklich auf ihn werfen, ihm abgeben, sich da auch lossagen und auch wirklich die Wahrheit Gottes dagegen halten, aussprechen, wer wir sind, was unserem Gott möglich ist und dass er uns führt und nicht aufgibt. Jesus hat uns verheißen, ich werde euch nicht verlassen. Ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. Und er geht mit uns diesen Weg. Und zwar von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dieser Weg von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, der geht auch nicht so. Der geht schon so. Aber er geht hoch. Ja. Und ob ich auch wandere im finsteren Tal, und dann geht es aber wieder hoch. Und dann sind wir auf der Ebene. Und so geht es hoch. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen. So stark. Weißt du, ich bin einfach glücklich heute Abend. Jetzt haben wir so viele starke Botschaften gehört. Alles ermutigend, auferbauend. Und was einfach cool ist, unser Jesus ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich dachte, wow, ja, das ist unsere Sicherheit. Das lässt uns stabil sein. Weißt du, unser Herr ist unser Schutz und unsere Burg. Und das ist das, unser Herr ist ewig. Und wir haben die Sicherheit, dass er der gleiche ist, dass sein Wort wahr ist, dass sein Wort nicht heute mal gilt, morgen gilt es mal nicht, weil wir irgendwas Dummes gemacht haben oder weil Gott, so wie Marion gesagt hat, beim Einkaufen ist und halt jetzt mal keine Lust hat, sein Wort zu erfüllen, ja, sondern unser Herr ist der gleiche. Sein Wort ist die Wahrheit und es gilt immer. Egal wie es aussieht in unserem Leben, egal wie es aussieht in der Welt, sein Wort gilt immer. Und es gibt uns Rückgrat, es gibt uns Festigkeit, weil er uns nie enttäuscht, weil wir uns auf ihn verlassen können. Weißt du, 100%, nicht 99,9% oder 99,8%, sondern 100%. Das heißt ja, kein Wort von ihm, nicht mal ein I-Tüpfelchen wird vergehen, ne, sondern sein Wort bleibt immer bestehen. Und es gibt uns Sicherheit, es gibt uns Stabilität, ja. Unser Papa stützt uns, er hält uns. Sein Wort ist wahr und es vergeht auch nie. Es gilt nicht, sagen wir mal, bis zum Jahr 2025 und dann gibt es ein neues Wort, sondern es gilt in alle Ewigkeit. Und es gilt auch nicht nur für bestimmte Situationen, sondern es gilt für jede Situation. Und wir brauchen, weißt du, wir brauchen ihn, wir brauchen unserem Herrn. Und es ist schon dieser schmale Weg, aber gleichzeitig ist es ein Weg in die Freiheit. Und je größer, oder je, sagen wir, Gott ist ja schon nah in uns drin, aber trotzdem nähern wir uns immer mehr Gott. Und je näher er kommt, umso mehr seine Gegenwart, seine Herrlichkeit kommt, umso feiner wird es, ne? Wie du mit diesem Park, mit diesem Verkehr drum Parke gesagt hast, das mag, ja, Verkehr drum Parke ist jetzt ja jetzt keine Todsünde, ne? Aber es ist einfach, es wird feiner. Es wird fein, ja? Je stärker die Gottesgegenwart ist, umso stärker ist auch seine Überführung da. Und wir spüren dann einfach, es ist jetzt nicht gerade eine Todsünde, was ich mache, ja? Aber es ist nicht richtig, ja? Ich spüre einfach in mir, das ist nicht richtig, was ich mache. Und es erscheint im Verstand vielleicht mal kleinlich oder man denkt, ach, weg ist so eine Kleinigkeit, ne? Aber ich sag dir, der Weg, dieser schmale Weg, ist ein ganz feiner Weg. Und es wird immer feiner. Und wir tun gut daran, auf diese Stimme des Heiligen Geistes, auch über die Überführung des Heiligen Geistes zu hören und nicht einfach abzutun und sagen, na ja, das ist ja nicht schlimm, das mache ich. Aber wenn es nicht schlimm wäre, würde man ja nicht spüren, dass irgendwas nicht stimmt, dass wir ein bisschen von diesem schmalen Weg abgewichen sind, von diesem Weg der Wahrheit, von diesem Weg der Klarheit. Und es ist ein Weg, der ist total entgegengesetzt der Welt, ne? Manche parken ja, wenn man das Parkbeispiel nimmt, total wild, ja, da hättest du gar keine Ruhe, nur 2 Minuten da zu stehen, aber die parken total wild, ne? Und wir sind nicht da, um wild zu parken. Weißt du, auch in jeder Situation Dinge, die außerhalb dieses Wegs mit Gott sind, zuzulassen. Und es ist manchmal verführerisch, so zu sein, wie die Welt ist. Ja, lass mal alle 5 Grad sein, schadet ja niemand, ist ja nicht so schlimm, macht ja jeder. Ist doch ganz normal, dass man das macht. Sei doch nicht so pingelig, sei doch nicht so kleinlich. Aber weißt du, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind Töchter und Söhne Gottes. Und unser Papa ist Gott. Unser Herr und Bruder ist Jesus. Und wir haben den Heiligen Geist geschenkt gekriegt. Als unseren Ratgeber, als unseren Tröster, aber auch als denjenige, der uns überführt. Und wir tun gut daran, wenn wir auf diese leise, feine Stimme hören. Weißt du, das ist nicht immer laut, dass der Heilige Geist schreit, Sabrina, du hast heute verkehrt rum geparkt. Weißt du, das wäre einfach. Das wäre einfach. Aber der Heilige Geist überführt uns mit leiser Stimme und er hat uns den freien Wille gegeben und er übergeht nie unseren Wille. Und wir können natürlich sagen, ich spüre das in mir, da ist irgendwas, was ich, oder ich hätte das und das nicht tun sollen, ja? Oder soll mich vielleicht bei dem und dem entschuldigen? Oder ich soll in Zukunft bestimmte Dinge anders machen? Und du spürst es in dir und du hast immer die Wahl. Ach, das bilde ich mir bloß ein. So dramatisch ist es doch nicht. Nö, das lasse ich. Okay, weißt du, in Gottes Liebe zu dir ändert es nichts. Aber es tut dir einfach nicht gut, auf die Dauer dieser Überführung zu widerstehen und deine eigenen Wege gehen zu wollen. Weißt du, wir lieben unseren Herrn. Wir lieben Jesus. Und wir wollen immer tiefer in seine Herrlichkeit kennenlernen. Und er ist heilig, weißt du, Gott ist heilig. Er hat diese Ehrfurcht vor Gott. Er ist nicht irgendein Ding, das man auf die Seite legt und dann wieder hervorholt, sondern er ist lebendig. Er ist ein verzehrendes Feuer. Und ich will mich diesem verzehrenden Feuer ausliefern. Ich möchte immer mehr wie Jesus in dieser Welt werden. Ich will, dass er mir Unreinheiten, dumme Dinge, dumme Gewohnheiten, Sachen, die nicht in seinem Willen sind, einfach wegnimmt, dass er mich überführt. Weißt du, manchmal tun wir vielleicht Dinge, die sind ganz normal für uns und wir sind gar nicht bewusst, dass es man es eigentlich so nicht macht. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Und ich möchte euch ermutigen, wirklich hört auf diese leise, auf diese feine Stimme. Weil wenn man zulässt, dass Dinge von uns einfach abgeschnitten werden, die nicht zu uns gehören, weißt du, das ist Freiheit. Totale Freiheit. Und du bist nicht von dieser Welt. Du lebst zwar mit deinem Körper in dieser Welt, aber du bist ein Himmelsbürger. Und du sollst hier auf dieser Erde wie ein Himmelsbürger leben. Du sollst den Unterschied ausmachen. Du sollst ja rein sein, klar sein, heilig sein. Weißt du, in unserem Geist zimmert das alles. Aber diese Reinheit, diese Klarheit, diese Entschiedenheit einfach, den Weg Gottes zu gehen, das soll immer mehr unsere Seele und unseren Körper übernehmen. Wir sind das Licht in der Welt und unser Licht soll immer heller und heller scheinen. Und wir geben uns hin, wir lassen uns transformieren, wir lassen uns verändern, wir lassen uns überführen. Wir haben ein gehorsames Herz, wir haben ein demütiges Herz und wir vertrauen unserem Herrn. Er ist der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wir können sicher sein, er meint's gut mit dir. Er hat das Beste mit dir vor. Drum lass es zu, lass Überführung zu, tu's nicht weg. Weil wenn du ehrlich zu dir bist, dann weißt du ganz tief in deinem Inneren, ja, so ist es. Ich muss einen anderen Weg einschlagen. Und es sind manchmal in unsere Augen wirklich Kleinigkeiten, aber auch diese Kleinigkeiten dürfen gehen. Oh ja, danke Herr, du bist so gut, du bist so gut und du bist demütig, du bist gehorsam und Jesus liebt dich und er ist alle Zeit für dich. Und weißt du, was das Coolste ist? Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Juhu. Juhu. Wisst ihr, wir sind zur Einheit bestimmt. Zur Einheit bestimmt. Und ich wurde inspiriert. Ich muss das Corpus Delicti holen. Ich habe es mitgebracht. Und zwar, das ist das Corpus Delicti, was mich inspiriert hat für das heutige Wort, das ich mitgebracht habe. Und zwar, das ist ein Stück Holz. Das war so lang, so lang. Eine Holzscheide und unsere Engel haben unsere Holzscheide uns hinters Haus befördert, schwere Arbeit geleistet und der jüngste Engel, der ist auch schon groß, der hat das im Auge gehabt. Das war halt so ein Holz, also wie gesagt, so lang. Und dann hat er das erkannt als Herz, gell? Und er wusste, meine Oma, die hat ein Faible für Herzen, weil sie weiß, Gottes Liebe ist das Herz. Und jetzt vor ein paar Tagen habe ich Geburtstag gehabt und dann hat er mir das geschenkt. Und er gibt mir das so und sofort fiel mein Blick und ich sage, siehst du, was ich sehe? Siehst du, was ich sehe? Kannst du noch einmal durchgeben? Und das war für mich so ein so ein wunderbares Zeichen. Es hat mich so bewegt. Und zwar ist hier ein Herz. Und es ist das Herz im Herz. Und das habe ich dann so auf dem Tisch stande gehabt. Und es hat mich so inspiriert heute. Und jetzt sage ich euch, was ich dazu im Wort Gottes war, wie Gott mich geführt hat. Und zwar, Jesus hat das Gebet, bevor er verhaftet wurde, hat er gebetet. Das steht in Johannes 17. Also ich lese jetzt nicht das Ganze, das könnt ihr daheim lesen, weil das ist so ein mega tiefes Gebet. Super, und ich lese jetzt einfach mal da ab Vers 19. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Also für dich und für mich. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein. Wozu? Damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit. Zu dieser Einheit sind wir bestimmt, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das ist so tief. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen. Weißt du, das ist diese Einheit, zu der wir bestimmt sind. Die Voraussetzung dafür hat Jesus Christus für uns vollbracht am Kreuz. Und wir sind jetzt aufgefordert, in ihm zu bleiben, weißt, wir sind ganz nah, wir sind in ihm, Jesus hat's vollbracht, in ihm. Und je mehr wir diesen Weg gehen, wo wir jetzt den ganzen Abend gehört haben und wirklich unser Fokus auf Jesus Christus richtet und einfach sagt, näher an dir, tiefer in dir, weißt, uns verschmelzen lassen, so dass dieses Herz, so wie Sabrina gesagt hat, Gottes Herz, unser Herz wird, dass wir richtig verschmolzen sind, weil so sind wir geschützt auf diesem schmalen Weg. Verschmolzen in ihm, in der Einheit, weißt, nur in dieser Einheit ist es möglich, auf diesem schmalen Weg zu gehen. Und ich weiß, dass dieser schmale Weg, so wie wir es heute Abend auch schon gehört haben, immer enger wird in dieser Zeit. Immer enger wird, weil das gefällt vielen nicht, dass wir so klar sind und uns zu Jesus bekennen und einfach sagen, nee, so geht das nicht, weil unser Herr sagt so. Und dann wird der Weg schmal, weil dann werden wir angegriffen, wir werden verfolgt, wir werden einfach, es wird unbequem für uns. Und dann geht es einfach nur, wenn wir verschmolzen sind mit ihm, in ihm, in mir bleiben. Wer in mir bleibt, bringt Frucht. Wer in mir bleibt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Weißt du, ohne ihn kommen wir nicht an die enge Pforte. Und da wollen wir durch. Dafür sind wir bestimmt, da durchzugehen, durch die enge Pforte und auf dem Weg zu bleiben und uns nicht abbringen lassen, egal wer oder wer, was sagt. Und für uns gilt die Wahrheit und das ist das Wort Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, uns mit dem Heiligen Geist zu vereinen, dass wir seine Stimme hören, dass wir wirklich, weißt du, er warnt uns, weil der schmale Weg ist nicht ein einsamer Weg, wo irgendwo geht, sondern der ist direkt im breiten Weg. Weißt, rechts und links ist der andere Weg, den wir nicht gehen wollen. Rechts und links, und da geht's immer so. Und das ist, wir kennen ja den Feind, wir kennen seine Schlichen. Er kommt als Engel des Lichts. Und es hört sich ganz gut an, was der uns erzählt und was die uns sagen und wunderbar und was weiß ich alles. Und ja, was wir alles tun können für die Umwelt. Weißt du, der Herr dieser Welt, das ist der, der sie geschaffen hat. Und der erhält sie. Der erhält sie. Und wir bleiben nur auf dem schmalen Weg und lassen uns nicht beirren, indem wir wirklich den Fokus halten auf unseren Herrn Jesus Christus und einfach danken dafür, dass er betet für uns. Er ist der hohe Priester und er ist beim Vater und er betet für uns. Wenn wir uns zu ihm halten, dann steht er bei uns, dann hält er sich an uns, weißt du? Er hält uns. Wir haben keine Wahl. Wir haben Jesus Christus gewählt und dabei bleiben wir. Weißt du, und wir nehmen die Herrschaft ein. Die Herrschaft. Wir sagen, der in mir ist der, der herrscht. Weißt du, der innere Mensch, nicht der äußere Mensch, nicht die laute Stimme, sondern die leise Stimme. Unser Herz. Weißt du, er hat den Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen, hat uns dieses neue Herz gegeben. Deswegen wissen wir, was gut ist, was für uns gut ist. So, wir wissen, dass wir da nicht parken dürfen und dass wir dem nicht zuhören dürfen. Und dass wir wissen es. Ja, warum? Weil Gott in seiner Liebe das alles uns ins Herz gegeben hat. Er hat uns fähig gemacht zu herrschen mit ihm. Er ist es, weißt du, er ist es. Und es ist alles aus ihm und alles durch ihn und alles zu ihm hin. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Weißt du, er führt uns in der Wahrheit auf dem Weg ins Leben. Und daran halten wir uns. Und wir sagen, er regiert, unser Gott regiert. Unser Gott regiert. Weißt du, wir haben eine Ampelregierung. Das hat er mir neulich gezeigt. Wir haben eine Ampelregierung. Und unsere Ampel heißt Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist. Und er regiert in Ewigkeit. Und solange wir hier auf dieser Erde sind, regiert er durch uns. Wir lassen zu, schauen auf ihn, hören auf ihn und lassen ihn durch uns regieren. Amen. Amen. Das Corpus Delicti ist doch herrlich, oder? Ich finde es herrlich und einfach. Holz ist sowieso so eine lebendige, tolle Sache. Und ich habe mich gefreut, dass unser Engel das auch hatte für das Herz. Und dann, naja. Es wird mich immer dran erinnern. Halleluja. Amen. Und dafür sind wir dankbar. Wir sind dankbar, dass Gott uns eins gemacht hat, fähig gemacht hat, alles gemacht hat, dass unser Herr, es ist Verlass auf ihn. Es ist Verlass auf ihn. Wir können uns auf ihn verlassen. Er steht uns zur Seite. Halleluja.